Bauchspeicheldrüse, Pankreas. Zum Bereich der Verdauung gehört auch die Bauchspeicheldrüse, die primär zwei Funktionen hat. Der exokrine Teil produziert die wesentlichen Verdauungssäfte, deren Tätigkeit einen eindeutig aggressiven Charakter zeigt. Der endokrine Teil der Bauchspeicheldrüse, die Inselzellen, produzieren das Insulin. Die Unterproduktion dieser Inselzellen führt zu dem verbreiteten Krankheitsbild des Diabetes, der Zuckerkrankheit. Das Wort Diabetes stammt vom griechischen Verb diabenein, was hindurchwerfen und hindurchgehen heißt. Ursprünglich nannte man diese Krankheit auch Zuckerharnruhe, also eigentlich Zuckerdurchfall. Wenn wir uns an die eingangs dargestellte Symbolik der Nahrung erinnern, dann können wir das Wort Zuckerdurchfall frei übersetzen mit Durchfall der Liebe. Der Diabetiker kann mangels Insulin den in der Nahrung aufgenommenen Zucker nicht assimilieren. Der Zucker fällt durch ihn hindurch und er scheidet ihn im Urin wieder aus. Ersetzen wir lediglich das Wort Zucker durch das Wort Liebe, dann haben wir den Problembereich des Diabetikers schon recht genau umrissen. Süße Sachen sind nur der Ersatz für andere süße Wünsche, die das süße Leben ausmachen. Hinter dem Wunsch des Diabetikers, süße Sachen genießen zu wollen und der gleichzeitigen Unfähigkeit, den Zucker zu assimilieren und in die eigene Zelle hineinzunehmen, steht der nicht eingestandene Wunsch nach Liebeserfüllung, gepaart mit der Unfähigkeit, Liebe annehmen, sie ganz hereinlassen zu können. Der Diabetiker muss bezeichnenderweise von Ersatznahrung leben, von Ersatz für seine echten Wünsche. Diabetes führt zur Übersäuerung des ganzen Körpers bis hin zum Koma. Wir kennen diese Säure als Symbol der Aggression. Immer wieder begegnen wir dieser Polarität von Liebe und Aggression, von Zucker und Säure, mythologisch Venus und Mars. Der Körper belehrt uns, wer nicht liebt, wird sauer. Oder, um es noch eindeutiger zu formulieren, wer nicht genießen kann, wird selbst bald ungenießbar. Nur der kann Liebe aufnehmen, der auch Liebe geben kann. Der Diabetiker gibt die Liebe nur in Form von nicht assimiliertem Zucker im Urin ab. Wer sich nicht genug durchgehen lässt, dem geht der Zucker im Körper durch. Der Diabetiker will Liebe, süße Sachen, doch er traut sich nicht, diesen Bereich aktiv zu verwirklichen. Ich darf wirklich nichts Süßes. Doch er sehnt sich weiter danach. Ich möchte ja so gerne, aber ich darf ja nicht. Kann sie aber nicht bekommen, da er nicht gelernt hat, selbst Liebe zu geben. Und so fällt die Liebe durch ihn hindurch. Er muss den Zucker unassimiliert ausscheiden. Da soll einer nicht sauer werden.